Das Hongju-Kraftwerk der Jugend Nummer 3 im Bezirk Zagang wurde vorfristig in Betrieb genommen. Im ersten Generator des Kraftwerkes begann die Stromerzeugung. So eröffnete sich die Perspektive, die Stadt Kange mit mehr Stromenergie zu versorgen und gleichzeitig den Bau des Kraftwerkes zu beschleunigen.